Als der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger Mitte Juni mit seinem Amtskollegen in Frankfurt zusammensitzt, geht ihm Mirko nicht aus dem Kopf. Auf der Tagesordnung der Innenministerkonferenz steht eine Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung. Und da ist der Fall Mirko ein gutes Beispiel. Der 10-jährige Junge war im September 2010 in Grefrath spurlos verschwunden. 145 Tage brauchte es, bis die Polizei Olaf H. festnahm. Der Familienvater aus dem nahegelegenen Schwalmtal gestand noch am selben Tag, den Jungen entführt und ermordet zu haben. Hätten die Provider die Verbindungsdaten, nicht die Inhalte, sondern die Verbindungsdaten von Telefonaten gehabt, dann hätte man sehr schnell herausbekommen, wer mit dem Handy sich gleichzeitig in derselben Funkzelle aufgehalten hat. Ich glaube, dass die Ermittlungen sehr viel schneller zum Erfolg geführt hätten, wenn man diese Informationen gehabt hätte. Im März 2010, ein halbes Jahr bevor Mirko verschwand, hatte das Bundesverfassungsgericht das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung der Großen Koalition für nichtig erklärt. Der Knackpunkt damals war, dass den Richtern der Zugriff auf den Datenpool durch die Sicherheitsbehörden zu großzügig und zu ungenau geregelt war. Es müsse schon eine sehr schwere Straftat im Raum stehen, bevor ein Richter den Zugriff erlauben dürfe, hieß es im Urteil. In der Politik wurde dies als Klatsche bezeichnet. Von den Grünen, weil sie grundsätzlich gegen Datenspeicherung sind. Das ist eine richtige Klatsche gegenüber einem Gesetzgeber, der offensichtlich die Verfassung versucht hat, mit Füßen zu treten. CDU und SPD sprachen von einer Klatsche, weil damit der Polizei ein wichtiges Fahndungsinstrument fehle. Das Urteil ist nicht in erster Linie eine Klatsche für den Gesetzgeber, sondern eine Klatsche für alle Opfer von Straftaten. Dieser Argumentation schlossen sich die Praktiker an. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Zierke erklärte damals, dass das Gesetz dringend neu geschrieben werden müsse, vor allem wegen der Terrorfahndungen und wegen der organisierten Kriminalität. Und wir werden weiterhin mit richterlichem Beschluss auf die Abrechnungsdaten der Provider, dort wo sie gespeichert werden, bis zu 3 Monaten dürfen die das ja, zugreifen. Aber der Fall Mirko wird zeigen, dass selbst dieser Zeitraum nicht ausreicht. Und er wird zeigen, dass polizeiliche Ermittlungen sich auf diese Regelung nicht verlassen können. Weil Provider nur die Daten speichern, um den Kunden ordentliche Rechnungen zu schicken. Daten aber, die zum Beispiel belegen, wo das Handy eingeschaltet war, auf einer Landstraße, im Wald oder in einer Stadt, diese Daten werden zwar erhoben, aber längst nicht immer gespeichert. Ich verstehe die Diskussion ja auch nicht, sagt der Leiter der Sonderkommission Mirko, nicht ohne Grund. Es gibt ja immer wieder die Leute, Datenschützer, und sagen, Wahnsinn, und was wollen die alles? Man muss sich davon freimachen, dass man sagt, die machen das gerne oder die setzen sich da gerne hin und hören die halbe Welt ab. Das ist ein Riesenaufwand, das tut keiner gerne. Und natürlich für so einen Fall immer, und für Morddelikte darf das eigentlich gar keine Diskussion sein. Aber der Unbeteiligte, der hat doch da keine Nachteile durch, als wenn man da daran interessiert wäre, irgendeinen da abzuhören. Kriminalhauptkommissar Ingo Thiel will im September 2010 nur eines herausfinden. Wer war am 3. des Monats mit dem 10-jährigen Mirko in ein und derselben Funkzelle? Hätte es diese Daten aus der Region um Grefrath gegeben, dann hätten er und seine 64 Kollegen Monate früher das Schicksal des Jungen klären können. Die Provider können aber nicht weiterhelfen. Und so haben die Beamten ein Gebiet von 50 Quadratkilometern vor sich, in dem sie den Jungen, Spuren und Hinweise auf den Täter finden müssen. Scheiße, du hast einen riesen Klotz am Bein und mach was draus, ja. 4. September 2010. Familie S. aus Grefrath meldet ihren Sohn Mirko als vermisst. Am Abend zuvor war er nicht nach Hause gekommen. Durch ein Missverständnis der Eltern fällt erst am Morgen auf, dass Mirko die Nacht nicht in seinem Bett geschlafen hat. Die Vermisstenstelle schickt einen Suchtrupp raus. Eine Hundertschaft durchkämmt das Wohngebiet. Polizeihubschrauber mit Wärmebildkameras kreisen über Grefrath. Stunden vergehen. Der Junge bleibt verschwunden. Die Vermisstenstelle alarmiert Ingo Thiel, Leiter des 11. Kommissariats, Ermittlungen in Kapitaldelikten. Ich habe meinen Kollegen Eckertz dann angerufen und gesagt, wir sehen uns das erstmal an. Wir haben dann versucht, uns den ersten Überblick zu verschaffen an dem Abend, was ist an Suchmaßnahmen gelaufen, welche Befragungen sind durchgeführt worden. Und man kann dann in den Abendstunden natürlich, es war schon dunkel, als wir da ankamen, eigentlich nur noch koordinieren und sagen, okay, das und das bauen wir auf für den nächsten Tag. Wir brauchen starke Kräfte. Man fährt das, unserem Jargon, man fährt das hoch. Am nächsten Morgen sind es mehrere Hundertschaften. Zwei Tage später über 1000 Bereitschaftspolizisten, die nach Spuren von Mirko suchen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich bei der Polizei ein Zeuge gemeldet, der einen VW-Passat-Variant an der Stelle gesehen haben will, wo Mirkos Fahrrad gefunden worden war. Aber wie sicher ist diese Aussage des Zeugen? Die Polizei stellt ihn auf die Probe. Am gleichen Ort und bei gleichen Lichtverhältnissen, abends, kurz vor absoluter Dunkelheit. Die Polizei fährt mit allen möglichen dunkelfarbenen Autos an dem Zeugen vorbei. Und? Er konnte also sämtliche Fahrzeuge rausfinden. Ich hatte beim ersten Mal überhaupt keinen da gesehen, weil ich sehe auch nicht mehr so gut. Aber er hat sie alle rausgefunden und hat dann auch sicher gesagt, und das war das Fahrzeug, als wir dann das Vergleichsfahrzeug dann dahingestellt hatten, einen dunklen Passat als Dienstwagen, das ist er. Ja, so sah der aus. Ein erster wirklicher Lichtblick in den Ermittlungen. Ein Gräfrater hat zwar schon Mirkos Fahrrad entdeckt, aber zu Hause akribisch und penibel gereinigt. Eine Frau aus dem Ort hat Mirkos Hose gefunden, sie aber 3 Tage im Kofferraum ihres Wagens herumgefahren, bevor sie zur Polizei ging. Die Hose, warum bringt die nicht sofort zur Polizei? Ne? Mein Gott, wir hatten, ich sag mal, einen Bombenteppich an Informationen über Gräfrath geschossen. Da hätte doch jeder wissen müssen, was da los ist. Also ist die erstmal 3 Tage bei ihr im Auto. Dann haben sie natürlich auch die Gefahr, dass da wieder Spuren überlagert werden. Und das waren natürlich auch immer Nackenschläge. Wir haben gesagt, das kann alles nicht wahr sein hier. Ne? Wir haben die Sachen, aber wir kriegen sie nicht so, wie wir sie haben wollen. Soko-Chef Thiel fragt in diesen Tagen immer wieder bei seinem Kollegen Jürgen Theissen nach, was die Kriminalwissenschaftler im Landeskriminalamt herausgefunden haben. Man weiß auch, die Jungs im LKA, die können auch nicht mehr als arbeiten. Und so ein Verfahren dauert eben. Das dauert Stunden, das dauert teilweise Tage, weil es eben die Aufbereitung von DNA nicht ganz so einfach ist. Das LKA ist natürlich nicht nur an unserem Fall beteiligt, die hatten teilweise 40 andere Morde auf dem Tisch liegen. Für den Fall Mirko ist viel Platz gemacht worden, natürlich. Aber das ganze Land schickt natürlich auch weiteren Spuren zur Untersuchung, auch in Kapitaldelikten. Also muss man davon ausgehen, dass eben nicht nur alles sich auf so einen Fall stürzen kann. Die Ermittlungen wären vielleicht nie zum Ziel gekommen, wenn es nicht ein winzig kleines Stückchen Faden an Mirkos Kleidung gegeben hätte. Kriminaltechniker im LKA hatten es mit einem Mikroskop bei 5000-facher Vergrößerung entdeckt, die Faser eines Autositzes. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht mal einen Faden haben, sondern nur ein Bruchstück von einem Stück von einem Faden, der untersucht werden kann, dann ist es schon schwierig, da auf ein Fahrzeug zu schließen. Von da war das ein riesiges Auf und Ab, immer wenn Informationen noch reinkamen. Eine Faser und der Hinweis auf einen VW-Passat. Millionen Fahrzeuge wären in Frage gekommen. Die Soko schickt ein Team nach Wolfsburg, ins VW-Werk. Mehrere Tage nehmen die Beamten Proben und lassen sich alles über Autositze erklären. Wo sie gefertigt werden, welche Stoffe in welchen Jahren verwendet wurden. Ob ein Sitzhersteller nur einen Autohersteller beliefert oder mehrere. Schließlich bringen sie alles Gesammelte zum LKA. Eine nervenaufreibende Zeit des Wartens. Können die Kriminalwissenschaftler das winzig kleine Fundstück mit einem Autositz in Verbindung bringen? Sie können und haben eine Baureihe. Laut VW waren 150.000 Fahrzeuge mit diesem Sitz gebaut worden. Die Soko kann das weiter eingrenzen. 2500 sind in der Region zugelassen. Weitere 700 sind anderswo gemeldet, sind aber regelmäßig in der Gegend um Gräfrath unterwegs. All diese VW-Passats sollen untersucht werden. Es sind auch Dienstwagen abgeklebt worden, natürlich. Es sind auch Wagen von Kollegen abgeklebt worden. Es sind Wagen von Zoll, von Rettungsdiensten, von Feuerwehren, von allen möglichen abgeklebt worden. Natürlich, wir wollten uns den Vorwurf nicht gefallen lassen, dass irgendwo einer da durchgeht, der in der Ausstattungsreihe ist. Dann stoßen die Ermittler auf ein Leasingfahrzeug, dessen Vertrag ausgelaufen, das nach Luxemburg und zunächst weiter nach Russland verkauft worden war, aber seit 2 Wochen am Frankfurter Flughafen steht. Der neue Besitzer ist im Urlaub. Als die Spurensicherer die Sitze schließlich abkleben können, wissen sie noch nicht, dass sie Mirkos Mörder gefunden haben. Den Mann, dessen Leasingvertrag ausgelaufen war. Das LKA meldet die Übereinstimmung von Faserspur und Autositz. Und nun beginnt die schwierigste Arbeit für Thiels Stellvertreter, Kriminalhauptkommissar Mario Eckerts. Nachdem sich das konkretisiert hatte, dass wir eine Ausrichtung im Hinblick auf einen Täter hatten, versucht man alles erdenklich Mögliche an Informationen auf legalem Weg zur Person heranzuziehen, sich zu erkundigen, wie lebt er, wo ist er gemeldet, wo arbeitet er, in welchem Wohnumfeld lebt der Mann, gibt es polizeiliche Erkenntnisse um sich so ein bisschen schon ein Bild zu machen, was ist das für ein Mensch? Hat er eventuell Polizeierfahrung, wenn man ihn damit konfrontiert? Und da ist halt ganz wichtig gewesen, dass der Mann eigentlich polizeilich unauffälliger gelebt hat als ich. Der hat zum Beispiel, ich sag mal, weniger Verkehrsverstöße in seinem Leben begangen als ich. Und daher denke ich, war es ganz wichtig, auch abgestufte Maßnahmen zur Festnahme dieses Mannes zu treffen, was uns auch gelungen ist. 26. Januar 2011. Um 6 Uhr morgens klingeln Beamte an der Haustür von Olaf H. Kein Sondereinsatzkommando, nur eine kleine Gruppe. Der 46-jährige Familienvater öffnet die Tür. Und ich habe ihm dann gesagt, dass er im Tatverdacht steht, mit dem Verschwinden von Mirko etwas zu tun zu haben und dass wir natürlich einen Gesprächsbedarf haben. Das musste erst mal sacken. Und während des Anziehens schaute er dann nur noch mal fragend. Und ich habe dann ohne eine weitere Frage zu ihm gesagt, dass er vorläufig festgenommen ist, dass da was immens Großes im Raume steht. Und er hat nur genickt und ist dann mit uns mitgegangen. Und die Fahrt von seinem Wohnort hier zum Präsidium ist entgegengesetzt zu vielen anderen Vernehmungen, die man dann schon einleitet, wo man sich so menschlich ein bisschen abklopft, kann man miteinander, die ist wortlos verlaufen. Jetzt muss also Kriminalhauptkommissar Eckarts versuchen, einen Draht zu dem Verdächtigen Olaf H. zu finden. Warum? Weil sich der Prozess langwierig hinziehen würde, wenn nur Indizien und Spuren als Beweismittel vorlägen. Ein Geständnis wäre die Bestätigung für alles, was die SOKO mühsam zusammengetragen hat. Aber ein Geständnis ist eine freiwillige Angelegenheit. Niemand ist verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Und da sehe ich mich nicht als Einzelner, der da sitzt, sondern ich sehe mich in der Verpflichtung des Teams, das als Mannschaftsleistung und diese Bestätigung zu bekommen. Und das geht nur eben in einer ruhigen Atmosphäre. Und da stelle ich das persönliche Empfinden tatsächlich zurück. Ich kann das auch, ohne dass das gespielt ist. Das ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet. Mich interessiert und fasziniert diese Gedankenwelten, die diese Täter haben, die sich mir nie eröffnen werden. Am Anfang solcher Vernehmungen stehen keine Fragen wie: Wo waren Sie am 3. September? Und gibt es dafür Zeugen? Am Anfang steht ein Gespräch, eine Art Plauderei, nichts, was mit dem Fall zu tun hat. Deshalb ist es für mich immer wichtig gewesen, wenn ich in schwerwiegende Vernehmungen einsteige, mich im Lebensumfeld dieser Menschen zu bewegen. Wenn sie in eine Wohnung kommen, dann sehen sie auch, was ist den Menschen wichtig. Welche Bilder haben die neben dem Bett stehen? Welche Bücher lesen die? Was haben die für Zeitschriften auf dem Klo? Denn sie brauchen ein Thema, wo sie einsteigen können. Wo man sich erstmal abgleicht, um sich auf eine Ebene zu bringen. Der Mann muss ja ins Erzählen kommen. Und so beginnt Mario Eckarts damit, über seine eigenen Kinder zu sprechen. Denn der Tatverdächtige Olaf H. hat selbst 3 Kinder. Eckarts und Olaf H. waren früher auf derselben Schule. Auch darüber reden sie. Und dann, irgendwann, beginnt die Vernehmung. Letzten Endes sind wir eingestiegen über die Fasern im Fahrzeug. Wir haben ihm gesagt, dass es zweifelsfrei feststeht, dass er Kontakt zu unserem vermissten Jungen hatte. So. Ich muss ja irgendwann mal einsteigen. So, da spreche ich aber nicht direkt über eine Tötung des Jungen, sondern da spreche ich darüber, dass wir Beweise dafür haben, dass er Kontakt zu dem Jungen hat, den er erklären muss. Es gibt ja Dinge, die erklärbar sind. Und so nähert man sich an. Und das hat ihn dazu veranlasst, auch eine Erklärung zu finden. Wie kann ich Spuren in meinem Fahrzeug erklären, ohne eine Tat gestehen zu müssen, in allen Nuancen, in allen Facetten? Noch am selben Tag schafft es Mario Eckarts, dass Olaf H. nicht mehr nach irgendwelchen Erklärungen sucht, sondern die Tat gesteht. Er führt die Beamten Eckarts, Thiel und Theissen zu Mirkos Leiche. Das war ein ganz merkwürdiger Zeitpunkt, als wir da gestanden haben. Wir haben uns, klar, die Trauer ist da, man sieht die sterblichen Überreste da liegen. Ist erstmal traurig, aber froh, dass man, wie gesagt, den Fall ein Stück weiter geklärt hat. Mit dem Geständnis ist die Arbeit von Mario Eckarts nicht erledigt. Die Vernehmung wird insgesamt 8 Tage dauern. Dann geht's darum, wie hat er das gemacht? Und leider Gottes kommt die schwerste Hürde, die kommt am Schluss. Warum? Da geht's ja ums Motiv, um das Innerste der Seele. Da legt er mir als Fremden, der hat mich nie vorher gesehen, der legt dann vor mir sein komplettes Innerstes ab, was er vielleicht noch nie einem so gesagt hat. Und das sind diese schweren Hürden, die sie nicht in einem Sprint nehmen, sondern wo sie Stunden zusammen sitzen. Und auch immer mal wieder vom Thema wegkommen, logischerweise. Sie brauchen ganz normal auch mal wieder, dann wird eine Zigarette geraucht, dann wird über normale Dinge gesprochen. Olaf H. erklärt schließlich, dass er aus beruflichem Frust den Jungen umgebracht habe. Es sei seine erste Tat und es sei Zufall gewesen, dass es Mirko getroffen habe. Ob er sein Geständnis vor Gericht wiederholen wird, ist noch nicht klar. Sein Anwalt deutete an, dass sich sein Mandant darin noch nicht festgelegt habe. Den beruflichen Frust als Motiv können die Ermittler jedenfalls widerlegen. Es gab keinen Ärger im Büro. Und Mirko? Ist er tatsächlich das erste Opfer? Da würde ich mich nicht festlegen. Es ist für mich schwer zu glauben, dass man mit Mitte 40 eine solche Tat begeht. Das ist schwer vorstellbar. Es liegt an uns. Wir haben sehr viel Aufwand betrieben, nachdem die Medien weg waren, eigentlich bis heute, sein Leben aufzuklären, wo hat der Mann Urlaub gemacht, wo ist er beruflich unterwegs gewesen, was hat er für Fahrzeuge gehabt in seinem Leben. Das sind alles so Dinge, die Sie mit aufarbeiten müssen, um auch den Kollegen, die seit 10 Jahren an einer Sache arbeiten, die Möglichkeit zu geben, Mensch, kriege ich den da in die Richtung oder kriege ich den in ein bestimmtes Gebiet? Könnte es rein theoretisch sein. Aber ich würde mich da nicht festlegen wollen. Die Soko Mirko hat ein sogenanntes Bewegungsbild an Kollegen in ganz Deutschland und in den Niederlanden weitergegeben. Das Leben von Olaf H. seit Mitte der 90er Jahre. Aber das wird bei der Gerichtsverhandlung in den kommenden Wochen keine Rolle spielen. Hier geht es um den brutalen und feigen Mord an dem 10-Jährigen aus Grefrath. Also es ist in jedem Fall so zu sehen für mich als Polizist, dass das Urteil den Abschluss unserer Ermittlungen ergibt. Es hat leider Gottes mit der Tat begonnen. Und es endet mit einem rechtskräftigen Urteil. Ich sehe das Urteil lange nicht mehr so wie viele Bürger, dass ich zufrieden sein muss mit dem Strafmaß. Ich sehe das Urteil als Messlatte für die Arbeit, die Ermittlungsarbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Denn wenn ein Richter in der Lage ist, ein rechtskräftiges Urteil zu sprechen, auf der Grundlage der Ermittlungsergebnisse, dann sehe ich unsere Arbeit darin bestätigt. Während die Ermittler der Soko Mirko ihre Überstunden der vergangenen Monate abfeiern und sich auf ihre Zeugenrolle im Prozess vorbereiten, reden Politiker im Bundestag und Bundesrat immer noch über die Probleme mit der Vorratsdatenspeicherung. Die Innenminister der Länder drängen auf eine neue gesetzliche Regelung. Aber FDP und Grüne widersetzen sich. Die Grünen, die die Problematik durchaus sehen, zieren sich derzeit noch, um ihre Datenschutzklientel nicht zu verprellen. Die FDP will erst dann Daten gespeichert wissen, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt. Im Fall Mirko hätte das nichts genützt. Die schwarz-gelbe Koalition in Berlin hat bislang keinen neuen Gesetzantrag vorgelegt. Deshalb wirft die EU-Kommission Deutschland nun vor, seinen Verpflichtungen nicht nachzukommen. Die Mitgliedstaaten hatten schon im Jahr 2006 eine Richtlinie verabschiedet, wonach Verbindungsdaten 6 Monate lang gespeichert werden sollen. Die EU-Kommission hat Deutschland nun bis Mitte August eine Frist gesetzt, diese Richtlinie endlich umzusetzen. Ein Ende des Streits ist nicht abzusehen. Solange müssen Polizeibeamte ohne dieses Mittel auskommen und unter Umständen auf ihr Glück vertrauen. Und solange können Straftäter in Deutschland sicher und unbehelligt telefonieren.